Trollpower ist heute angesagt. Trollpower, so wie ich es mach. Bier ist heute meine Droge. Alfred ist auch mein Ideologe. Gehe ich in die Kneipe rein, hau mir ein paar Büschel rein. Und unter Bier, unter dem Körn, fühle ich mich in Alpha. Trollpower ist heute angesagt. Trollpower, so wie ich es mach. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Trollpower ist heute angesagt. Trollpower, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Scheiß auf die Alten, scheiß auf den Lang. Ja, ich kann auch mehr vertragen. Nein, die empfinde ich nicht. So werde ich immer sein. Reibach grün aus dem Josef-Burg. Immer wieder bis ich grün. Grün ist aus dem Josef-Burg. Immer wieder bis ich grün. Neu angesagt. Trollpower, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Trollpower! Trollpower ist heute angesagt. Trollpower, so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tetzler, mein Ideologe. Gehe ich in die Kneipe rein, hau mir ein Papierchen rein. Und trotzdem Bier und trotzdem Korn fühle ich mich enorm in Form.